Und dazu begrüße ich unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ein Roadmovie, das klingt nach klassischer Kinounterhaltung, und einen ganz aktuellen Film übers Internet haben Sie ausgesucht. Beginnen wir mal mit dem Roadmovie. Der Mann, der über Autos sprang. Das ist ja doch ein bisschen ein seltsamer Titel. Was für eine Geschichte verbirgt sich dahinter? Ja, also das geht zurück auf eine dumme und gefährliche Mutprobe in der Kindheit des Heldens. Und das lüftet sich so erst ganz allmählich während des Films, und dadurch ist aber auch direkt so ein Spannungsbogen da. Und wir lernen Julian kennen, der ist so 22 Jahre alt, und man spürt, er ist anders als andere. Das fällt schon durch sein Aussehen, fällt er ein bisschen auf, hat so einen kleinen Konfirmationsanzug an, immer so blonde Haare, aber er ist auch anders, weil er eine ganz komische Mission vorhat. Er möchte von Berlin nach Süddeutschland laufen, und er glaubt, durch die Kraft des Wanderns könnte er den kranken Vater seines verstorbenen Freundes heilen. Also er läuft los, und es ist nicht nur die Kamera, die sich an seine Fersen heftet, sondern es ist auch ein Polizist. Also wir bekommen mit, dass eben Julian aus der Psychiatrie entflohen ist. Und es gibt ja immer wieder im Kino diese Figur des weisen Verrückten. Also der durch einen besonderen Blick einfach einen positiven Einfluss auf die sogenannte gesunde Umwelt hat. Und genauso ist es hier. Durch seine Mission folgen ihm auf einmal andere Menschen. Also indem er sein Ziel zielstrebig verfolgt, bringt der andere vom Weg ab. Und das ist ja eine ganz schöne, absurde Ausgangssituation, dass sie sich sozusagen von diesem jungen Mann hingezogen fühlen und einfach mal so kurz so ein paar Menschen ihr Leben hinter sich lassen. Es gibt ja viele deutsche Filme, manche sagen zu viele deutsche Filme im Kino. Was für ein Film ist das? Also wo würden Sie den einordnen? Ja, einmal finde ich es ganz schön, dass das ein Roadmovie ist, was es ja in Deutschland zu Fuß gelaufen ist. Gibt. Dann finde ich die Idee ganz absurd, und was mir auch gefallen hat, ist einfach doch die Arbeit der Kamera. Also dass die Kamera sich manchmal von diesen Wanderern einfach löst und Deutschland dann so zum Sehnsuchtsort wird. Auch dass so die deutsche Landschaft was von einer Traumlandschaft hat. Und ich habe das Gefühl, dass hier der Regisseur so ein bisschen Beweis antritt, dass nicht nur die USA eine prima Kulisse für Roadmovies ist, sondern auch Deutschland, auch der deutsche Wald. Da können auch ganz unheimliche und auch schöne Sachen geschehen. Also man sollte das schon auf einer großen Leinwand gucken, jetzt nicht auf die Fernsehausstrahlung. Nee, ich würde sagen, das ist schon allein wegen dieser Idee und auch wegen dieser schönen Kameraarbeit, die auch ein paar Mal schon auf Festivals ausgezeichnet wurde, würde ich sagen, ist einer der deutschen Filme, die doch mal im Kino sehen kann. Also es ist kein großer Film, aber ein sympathischer Film. Und wie kommt der Hauptdarsteller mit der Rolle zurecht, Robert Stadlober? Ja, Gott sei Dank macht er mal nicht auf Klaus Kinski, der überzeichnet ja sonst so gerne, aber hier hat er mal so sich zurückgenommen, und auch Jessica Schwarz, die ihn da mit begleitet, die gefällt mir ganz gut, die spielt eine Ärztin, die einfach mal eine Ruhepause braucht, und die hat am Anfang sowas Verschlossenes, aber je Kilometer, den sie so zurücklegt, wird ihr Gesicht so ein bisschen offener und entspannter. Also jemand, der andere mit auf die Reise nimmt. Der Mann, der über Autos sprang, mit Robert Stadlober und Jessica Schwarz, läuft ab morgen in den deutschen Kinos, ebenso wie Live in a Day von Kevin MacDonald. Das ist ja doch ein Film, der so ganz modern im Internet irgendwie spielt. Können Sie uns mal was über die Entstehungsgeschichte erzählen? Ja, der Film versucht sozusagen das Prinzip Facebook auf die Leinwand zu holen. Ne? Facebook teilt sich ja so jeder mit, was ihn gerade bewegt, was er gerade macht, so diese ganzen Banalitäten. Und jetzt hat der Regisseur Kevin MacDonald über YouTube die Leute aufgefordert, einfach mal ihren Tagesablauf festzuhalten. Und da sind eben immerhin 4.500 Stunden Material zusammengekommen aus 192 Ländern. Wahnsinn. Alles wurde gedreht am 24. Juli 2010. Und dieses ganze Material hat er dann strukturiert zu einem Tagesablauf. Also das geht so mit dem Morgenkuss los, mit Zähneputzen und so weiter, und hört dann auf mit dem Feierabendbierchen. Sind das dann jetzt die Banalitäten, die man sonst lesen kann, eben jetzt auf Leinwand, oder ist es mehr? Ja, es ist so eine Mischung, weil die Leute sollen auch alle von ihren Wünschen reden, und das ist natürlich ganz schön. Also so weltweit gleichen sich die Wünsche, aber trotzdem, auch wenn das nur so Schnipsel sind, kommt dann einfach doch raus so ganz viele gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede. Also ein kleiner Junge aus Peru muss eben Schuhe putzen gehen, während jemand anders aus Amerika eben zur Schule gehen darf. Oder was auch ganz schön ist, es gibt so Familien, die zusammenwachsen, wach werden, aber dann auch Vater und Sohn in Tokio. Und dann sieht man das Foto der verstorbenen Mutter eben auf dem Tisch stehen. Dann weiß man schon, das ist ein anderer Tagesablauf. Und durch solche Kleinigkeiten wird das alles erzählt. Ein bisschen anstrengend ist die Musik, die drunter gelegt ist. Die ist so ein bisschen, naja, zu gute launehaft und dann manchmal zu dramatisch. Aber ich finde doch, dass das insgesamt so eine ganz schöne, vielstimmige Weltdoku ist. Über die 24 Stunden eben von dem Tag dargestellt von den Leuten selber im Kino Life in a Day. Jetzt kommt noch ein Film in die Kinos, mehrere noch, aber der eine, den wollte ich noch eben kurz ansprechen, X-Men Erste Entscheidung. Ist das eigentlich eine reine Fanveranstaltung, die uns da gezeigt wird? Na, ich finde es ja ganz spannend. Die Superhelden in den letzten Jahren haben ja alle so einen psychischen Knacks weg. Also man muss nur an Batman denken, der hadert ja auch immer mit sich. Wie kann er seine Kraft einsetzen? Und darum geht es in diesem Film eben auch bei X-Men, wie diese ganzen mutierten Superhelden das machen. Da wird er spannend, aber die Action ist wiederum langweilig. Und dass ich mal sagen kann, Action ist langweilig, aber die Charakterdarstellung und Figurenzeichnung ist wiederum interessant. Das hätte ich auch nie gedacht. Also X-Men Erste Entscheidung, Life in a Day und dann noch Der Mann, der über Auto sprang. Das Kinoprogramm in der jetzt ab morgen in den deutschen Kinos. Vielen Dank, Anke Lewicke, für diese Vorschau.